Dummel Schatz, sondern weil ich ein teuflisches Genie bin. Und du bist doch nichts weiter als kindisch. Ein dämlicher Kindskopf. Da hast du wohl recht, Plankton. Ich bin ganz einfach kindisch. Natürlich habe ich recht. Okay, Neptun, mach sie alle. Und weißt du was? Ich habe eine Menge durchgemacht in den letzten 6 Tagen, 5 Minuten und 27,5 Sekunden. Und wenn ich irgendwas während dieser Zeit gelernt habe, dann das, dass man ist, wer man ist. Tja, so sieht's aus. Dass man ist, wer man ist. Kindisch. Bin kindisch. Die Kindisch.